Sonja ahnte, dass Katharina Iwanowna dies irgendwie erfahren habe, und eine Kränkung Sonjas wog für Katharina Iwanowna schwerer als eine persönliche. Schwerer als eine Kränkung ihrer Kinder, ihres Papas. Mit einem Wort, es war für sie eine tödliche Beleidigung. Sonja wusste, dass Katharina Iwanowna sich nicht eher beruhigen werde, bis sie diesen aufgetakelten Krähen bewiesen hätte, dass sie beide und so weiter und so weiter. Und gerade in diesem Augenblick schickte jemand vom anderen Ende des Tisches Sonja einen Teller, auf dem zwei Herzen, durchbohrt von einem Pfeil, aus Brot geknetet waren. Katharina Iwanowna fuhr auf und bemerkte sofort laut über den ganzen Tisch hinweg, dass der Absender sicher ein betrunkener Esel sei. Amalia Iwanowna, die auch Schlimmes ahnte und sich gleichzeitig durch Katharina Iwanownas Hochmut im tiefsten Innern gekränkt fühlte, begann hierauf ohne jede Veranlassung, nur um die unangenehme Stimmung der Gesellschaft abzulenken und zugleich wohl auch um ihr eigenes Ansehen in den Augen der anderen zu verbessern, in fehlerhaftem Russisch zu erzählen, wie ein Bekannter von ihr, Karl aus der Apotheke, eines Nachts in einer Droschke nach Hause fuhr und der Kutscher ihn ermorden wollte, dass Karl sehr gebettelt habe, ihn nicht zu ermorden, die Hände gefaltet und geweint hätte und so erschrocken gewesen sei, dass die Angst sein Herz ebenso durchbohrt hätte. Katharina Iwanowna lächelte zwar, bemerkte aber im gleichen Atemzug, dass Amalia Iwanowna besser daran täte, keine Anekdoten auf Russisch zu erzählen. Jene fühlte sich dadurch noch mehr gekränkt und erwiderte, dass ihr Vater aus Berlin ein sehr, sehr angesehener Mann gewesen sei und dass er immer die Hände in die Taschen steckte. Die lachlustige Katharina Iwanowna konnte ein lautes Auflachen nicht unterdrücken, sodass Amalia Iwanowna die Geduld verlor und sich kaum noch beherrschen konnte. »So eine Eule!« flüsterte Katharina Iwanowna sogleich Raskolnikow zu und wurde fast heiter gestimmt. »Sie wollte wohl sagen, dass er seine Hände in den Taschen hatte, aber es hörte sich so an, als ob er anderen in die Taschen gegriffen hätte.« »Haben Sie nicht auch schon bemerkt, Rodion Romanowitsch, dass alle diese Petersburger Ausländer, das heißt hauptsächlich diese Deutschen, die von überall her zu uns kommen, dümmer sind als wir? Sie müssen doch zugeben, dass man nicht erzählen kann, dass Karls Herz von Angst durchbohrt gewesen sei und dass er, so ein Feigling, anstatt den Kutscher zu packen, die Hände gefaltet, geweint und sehr gebettelt habe. Ach, so eine Närrin! Und sie glaubt noch, dass dies sehr rührend sei und ahnt nicht, wie dumm sie ist. Meiner Ansicht nach ist dieser betrunkene Proviantmeister noch bei weitem klüger als sie. Wenigstens sieht man sofort, dass er ein liederlicher Kerl ist und sein bisschen Verstand vertrunken hat. Diese anderen aber tun alle so würdevoll, sitzen so ernst da. Sehen Sie nur, wie sie die Augen aufreißt. Sie ist böse und ärgert sich.